Schwarz-Weiß waren ihre Farben. Schwarz-Weiß war ihr Panier. Und weil sie dafür starben, bist du heute überhaupt hier. Sie gaben Blut und Leben, so viele tausend Mann haben niemals aufgegeben. Drum denke stets daran. Nice.